Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Brennender Zaster von Ricardo Pilla. San Fernando, Buenos Aires, Argentinien. Dienstag, 26. September 1965. Nähe U-Bahn-Station Bulnes. Man nennt sie die Zwillinge, weil sie unzertrennlich sind. Aber sie sind keine Geschwister. Sie sind sich nicht einmal ähnlich. Es gefällt mir nicht, dass so viele Leute mit mir sind. Dort da ist schwer, behäbig, sein Gesicht rötlich, meistens lächelt er. Wird schon klappen, wir haben alles unter Kontrolle. Brignone ist schlank, wendig, ein Leichtgewicht mit schwarzem Haar und sehr heller Haut, als hätte er länger im Knast gehockt, als er wirklich drin war. Die Zwillinge waren auf dem Weg zu ihrer Absteige, einem Apartment in der Calle Arenales. Es ist eine Bude in einem schicken Viertel. Bloß ein Versteck, damit wir die Partie einfädeln und abwarten können. Malito hatte sie engagiert. Malito war der Chef und hatte das Ganze geplant und die Verbindungen zu den Politikern und den Bullen hergestellt. Von ihnen hatte er Informationen und Lagepläne, die ganzen Details und wem sie die Hälfte von dem Packen übergeben mussten. Die Zwillinge gingen in die Absteige in der Arenales, um alle Schritte der Operation noch einmal genau durchzugehen. Währenddessen mietete Malito ein Zimmer in einem Hotel gegenüber dem Ort, wo der Überfall durchgeführt werden sollte. Mehrere Zeugen versichern, Malito im Hotel mit einer Frau gesehen zu haben. Wird später Emilio Renzi in seinem großen Artikel über den Raub und die sich daran anschließenden Ereignisse in El Mundo schreiben. Andere sagen, sie hätten nur zwei Männer gesehen und keine Frau. Einer von den beiden war ein nervöser Dünner, der alle paar Augenblicke verschwand, um sich einen Schuss zu setzen. Der Chueco Bassan, der war tatsächlich an diesem Nachmittag im Hotel in San Fernando. Vom Fenster aus, das auf die Straße ging, beobachteten er und Malito die Bewegungen in der Bank. Sag dir eins, Bruder. Der Nenne Brignone lächelte Dorda ins Gesicht. Bei so einer wissenschaftlichen Sache wie der bist du noch nie dabei gewesen. Malito hat alles unter Kontrolle. Malito kam aus Rosario. Er hatte bis zum vierten Jahr an der Technischen Fakultät studiert und manchmal ließ er sich Ingenieur nennen, obwohl ihn insgeheim alle Dr. No nannten. Er war tatsächlich verrückt, aber auch wegen der Narben an seinem Körper, die wie grobe Nähte waren, weil sie ihn ausgepeitscht hatten auf einer Polizeiwache in Turdera mit einer Bettfeder aus Stahl. Eines der Tiere von der Provinzpolizei hat es getan. Malito schnappte ihn sich eines Nachts, als er in Varela aus einem Bus stieg und ertränkte ihn im Straßengraben. Malito plante den Überfall wie eine militärische Operation und er hatte ihnen strenge Anweisungen gegeben. Wir haben 4 Minuten. Der Zahlwagen kommt von der Bank und muss hier um den Platz herumfahren. Ist es so oder nicht? Der Rabe Mereles, ein Dünner mit hervorspringenden Augen, hatte ein Blatt mit der Zeichnung des Platzes vor sich und erklärte die wichtigsten Details. Der Wagen kommt mit offenen Fenstern. Der Mittelsmann war ein Tangosänger, der sich Fontan Reges nennen ließ. Er war als letzter in die Bude in der Calle Arenales gekommen, nervös und blass. Sie mussten alles bei Tageslicht erledigen, nachmittags um 2:50 mitten in San Fernando. Das Geld für die Gehälter kam aus der Bank und wurde zum Rathaus gebracht, das 200 Meter entfernt war. Wegen der Richtung des Verkehrs musste der Zahlwagen um den ganzen Platz herumfahren. Er braucht im Durchschnitt zwischen 7 und 10 Minuten, je nach Verkehr. Wie viele Wachen? Ein Polyp hier und einer hier. Einer im Wagen. Macht 3. Reges war nervös. In Wirklichkeit gelähmt vor Angst, wie er später erklärte. Fontan Reges war sein Künstlername. Sein wirklicher Name ist Atir Omar Nocito, 39 Jahre alt, abgehalfterter Tango-Sänger mit kaputter Stimme von zu viel Kokain. Sein Onkel? Nino Nocito war ein Kader der geächteten peronistischen Partei in der Nordzone, Führungsmitglied der Union Popular und zeitweilig Präsident des Stadtrats von San Fernando. Ein paar Tage zuvor war der Onkel zufällig bei einer Sitzung der Finanzkommission gewesen und hatte von der Sache Wind bekommen. Am Abend desselben Tages war er in eine finstere Spelunke-Ecke Serrano und Honduras gegangen, wo sein Neffe auftrat. Es sind mindestens 600.000 amerikanische Dollar. Sie mussten eine Bande engagieren, der sie vertrauen konnten. Eine Gruppe von Profis, die die Operation durchführte. Reges musste dem Onkel garantieren, dass sein Name ungenannt blieb. Niemand darf erfahren, dass ich etwas damit zu tun habe. Niemand. Er wollte auch nicht wissen, wer die Arbeit erledigte. Er wollte nur die Hälfte der Hälfte, das hieß 75.000 Dollar netto, nach seiner Rechnung. Die Operation muss in 7 Minuten abgeschlossen sein, dauert sie länger, wird's gefährlich. Es gibt auch 2 Polizeiwachen im Umkreis von 20 Häuserblocks. Das Wichtigste ist, dass nichts durchsickert. Du redest wie ein Klempner. In diesem Augenblick ging die Tür auf. Herein trat ein blondes Mädchen, fast noch ein Kind, in Minirock und blumiger Bluse. Sie ging barfuß und warf sich Merelles an die Brust. Hast du was Süßes? Hier. Merelles reichte ihr ein Glasplättchen mit Kokain und das Mädchen tat ein paar Schritte zur Seite und begann das Koks mit einer Rasierklinge auf dem Taschenspiegel zu zerkleinern, während sie Yesterday von Paul McCartney vor sich hin summte. Sie hatte einen 50-Peso-Schein zusammengerollt. Sie hielt ihn an ihre Nase und sniffte mit einem leisen Röcheln. Dorda schaute sie verstohlen an und bemerkte, dass sie keinen BH trug. Wir müssen sie alle kalt machen. Wenn du Zeugen zurücklässt, lochen sie dich ein. Die Arschlöcher halten alle zu dem Bullen. Das Mädchen hieß Blanca Galeano. Im Januar war sie allein nach Mar del Plata gefahren, um eine Freundin zu besuchen und mit ihr zu feiern, weil sie die Dezemberprüfung im 3. Schuljahr des Gymnasiums bestanden hatte. Eines Abends hatte sie auf der Strandpromenade Mereles kennengelernt. Einen schlanken und eleganten Typ, der im Hotel Provincial wohnte. Mereles stellte sich ihr als Sohn eines Viehzüchters aus der Provinz Buenos Aires vor. Und Blanquita glaubte ihm. Sie war gerade 15 geworden. Als sie erfuhr, wer der Rabe Mereles war und was er so trieb, war es ihr schon egal. San Fernando, Buenos Aires, Argentinien. Mittwoch, 27. September 1965. Bank der Provinz Buenos Aires, 15 Uhr und 2 Minuten. Am Tag des Überfalls war der Himmel sauber und hell. Um 15.02 Uhr betrat der Schatzmeister Alberto Martinez Tovar den Tresorraum der Filiale der Bank der Provinz Buenos Aires in San Fernando. Vor kurzem erst hatte er seinen 40. Geburtstag gefeiert und jetzt blieben ihm nur noch 2 Stunden zu leben. Er hatte eine Tochter mit einem Nervenleiden. Die Ärzte kosteten ihn ein Vermögen. Schon öfter hatte er sich gefragt, ob es nicht möglich wäre, das Geld zu klauen, das sie ihm jeden Monat übergaben. Er hatte sogar mit seiner Frau darüber gesprochen. An diesem Nachmittag stellte er den Aktenkoffer auf den Tisch und der Angestellte mit dem grünen Blendschutz sah auf den Zettel mit dem auszuzahlenden Betrag, den Unterschriften und Stempeln und er begann, Bündel zu 10.000 abzuzählen. Es war ein Haufen Geld. 600.000 US-Dollar. Mehr als 7 Millionen Pesos. Ehe er die Bank verließ, befolgte Martinez Tovar die Sicherheitsvorschriften und befestigte den mit zusätzlichen Taschen versehenen schwarzen Aktenkoffer mit einer kurzen Kette und einem Schloss an seinem linken Handgelenk. Später sagte jemand, dass ihn diese sinnlose Vorsichtsmaßnahme das gekostet habe, was am meisten wert ist. Als er auf die Straße trat, sah er nichts. Auf dem Platz herrschte Stille. Alles wie gewohnt. Martinez Tovar sah, was er immer sah, ohne es zu sehen. Die Frau mit dem Wägelchen vom Markt, den Jungen, der neben dem Hund herlief, den Krämer, der nach der Siesta den Laden aufschloss. Aber er bemerkte den Chueco Bassan nicht, der in der Bar an der Theke lehnte und aufpasste, einen kleinen Gin trank und die Beine des schwangeren Mädchens beäugte, das aus dem Geschäft nebenan kam. Der Gemeindebedienstete Abraham Spector, ein großgewachsener, schwerer Mann, band sich die Schnürsenkel, wobei er sich auf den Kotflügel des IKA-Kombiwagens stützte. Auf dem Platz herrschte Stille. Was läuft, Dicker? Alles wie gewohnt. Auf der hinteren Bank saßen die Wachen, ehemalige Gendarmen, Bullen in Zivil, Unteroffiziere AD, die immer das Geld der anderen, die Frauen der anderen, die Luxuskarossen und Villen der anderen bewachten. Treue Hunde, denen man blind vertraut. Wir sind ein bisschen spät dran. Der Kombiwagen fuhr im Schritttempo die Tres de Febrero entlang. Als er um die Ecke bog, hörte man quietschende Reifen und einen Motor, der rasch beschleunigte. Ein Wagen kam gegen die Einbahnstraße auf sie zu. Er schlingerte und geriet scheinbar außer Kontrolle, ehe er plötzlich stehen blieb. Was macht der Verrückte? 2 Typen sprangen auf den Bürgersteig. Einer von ihnen zerrte sich einen Frauenstrumpf über den Kopf. Wir haben 4 Minuten! Mach schon, Nene! Der Nene berührte sein Marienmedaillon, damit es ihm Glück brachte, und stürmte auf die Straße. Er war so dünn und zerbrechlich und so vollgepumpt mit Drogen, dass er aussah wie ein Schwindsüchtiger. Aber seine beiden Hände umfassten die Beretta 45 mit der größten Entschlossenheit. Und als sich einer der beiden Wachmänner bewegte, knallte er ihm eine Kugel ins Gesicht. Ernesto war verletzt. Er lag zusammengekrümmt da, der Aktenkoffer hing an seinem Handgelenk. Und er sah nicht, wie der Nenne die Beißzange herausnahm und die Kette durchtrennte und den Aktenkoffer mit der Kohle an sich riss und ihm, während er sich rückwärtsgehend entfernte, in die Brust schoss. Er sah auch nicht, wie der Gaucho den Polizisten mit einem Schuss in den Nacken niederstreckte. Die Schüsse aus nächster Nähe töteten den Polizeibeamten Otero auf der Stelle, während der Sicherheitsbeamte Balacó zunächst am rechten Bein verletzt wurde, ehe ihn einer der Killer kaltblütig hinrichtete. Von den vier Insassen des Geldtransporters war Abraham Spector der einzige, der sich retten konnte. Er warf sich auf den Boden und sie schossen von oben auf ihn. Der Schuss traf den Stahldeckel seiner Taschenuhr, von dem die Kugel dann absprang. Mercedes stieg aufs Gas und der Chevrolet mit Rennmotor, auffrisierter Achtzylinder mit tiefer gelegtem Fahrwerk, schoss heulend durch die Nachmittagsstille über dem Rathausplatz von San Fernando. Der Rabe Mercedes steuerte den Wagen mit äußerster Konzentration, mit aufgerichtetem Oberkörper, das Gesicht an der Windschutzscheibe, ohne auf die Existenz der anderen Autos, die ihm entgegenrasten, oder von Kindern, die aus der Schule kamen, zu achten. Nur die imaginäre Linie auf der Straße fixierend, die in die Freiheit führte, in die Bude in der Calle Arenales, wo sein Mädchen auf sie wartete. Er war auf Florinol, nahm fast ein Fläschchen pro Tag. Das gab ihm eine entspannte Sicht der Dinge. Haben wir alles? Mein ganzes Hemd ist verglüht. Jetzt hast du? Eine Kugel hat mich am Hals erwischt. Wir schaffen es, wir müssen nur bis zur Bude durchhalten. Der ganze Zaster der Welt. Dorda tastete nach dem Koks. Ihre Hände langten wie Klauen in das Säckchen, das an der Lehne vom Vordersitz hing. Mit zwei Fingern holten sie das Pulver heraus und pressten es sich ins Zahnfleisch, verrieben es mit der Zunge. Schau, eine Fähre bringt uns nach Uruguay. Wir fahren nach Colonia, das sind 2 Stunden. Auf dem Tigre, klar doch, wir klauen ein Boot oder mieten die Fähre oder kaufen ein Flugzeug. Na, was meinst du, Süße? Mit dem Speed, den ich hab, schaffe ich es schwimmend, wenn's sein muss. Abraham Spector saß auf dem Bürgersteig vor der Bank, rang nach Atem und sah, wie die Leute durcheinander liefen und mehrere Ambulanzwagen vorbeifuhren. Die Journalisten schwärmten bereits umher und die Polizisten riegelten die Straße ab. Ein Streifenwagen fuhr vor. Kommissar Silva stieg aus. Silva war der Polizeichef der Nordzone von Buenos Aires Umgebung und mit der Leitung der Operation betraut. Er stieg in Zivilkleidung aus dem Auto, hielt in der linken eine entsicherte Pistole, in der rechten ein Walkie-Talkie. Kommen Sie mit! Dem Zeugen wurden verschiedene Fotos von Räubern, Killern und anderen Ganoven gezeigt, von denen man aufgrund der besonderen Umstände dachte, dass sie die Tat begangen haben konnten. Spector war nervös, denn er fürchtete, die Polizei könnte ihn beschuldigen, die Informationen an die Bankräuber verkauft zu haben. Sie haben die Angreifer aus der Nähe gesehen? Ja, einer war dunkelhaarig und der andere war blond und beide waren jung und die Haare wie beim Militär geschnitten. Und dann kam noch ein Dritter. Beschreiben Sie ihn. Er beschrieb ihn. Es war der Chueco Bassan. Er stand an der Bar und überquerte den Platz mit einer Pistole in der Hand. Das heißt, wir haben den Fahrer, dann den mit dem Strumpf vor dem Gesicht, den Blonden und noch einen anderen. Er nickte, Spector, immer gehorsam. Wenn sie sagten, dass es 4 waren, war er bereit zu schwören, dass es 4 waren. Die Abendzeitungen brachten die Nachricht mit Katastrophentiteln. Die ersten Hypothesen ließen an einen militärisch geplanten Angriff denken. Die Polizei ging bei ihren Fahndungen von der Hypothese aus, wonach nationalistische Peron-Anhänger mit gewöhnlichen Verbrechern zusammenzuarbeiten begonnen hatten. Eine explosive Mischung, die den Behörden große Sorgen macht. Wir schließen die Möglichkeit aus, dass es von Seiten des Personals der Gemeindeverwaltung irgendeine Beteiligung an dem Verbrechen gegeben haben könnte. San Fernando, Buenos Aires, Argentinien. Donnerstag, 28. September. Apartment in der Calle Arenales, 5.30 Uhr morgens. Hernando Eguilain, genannt Nando, ehemaliges Mitglied der Alianza Libertadora Nacionalista, einem bekannten Stoßtrupp aus den Zeiten Perons, war mit Malito im Versteck in der Calle Arenales verabredet, um den strategischen Rückzug der Bande in die Wege zu leiten. Im Wohnzimmer lag der blonde Gaucho mit einer blutbefleckten Binde um den Hals auf dem Sofa und las eine Illustrierte. Am Salontischchen saß der Nenne und feilte vorsichtig am Schlagbolzen einer Kanone. Irgendwelche Neuigkeiten? Alles okay. Sie ballern in der ganzen Stadt rum. Aber wissen tun Sie einen Scheißdreck. Bist du aus Uruguay? Ich bin nicht aus Uruguay. Aber ich werde euch nach Uruguay bringen. Weiß schon. Klar. Aber irgendwie schaust du wie ein Uro aus mit der Visage, die du rumträgst. Wie nett du bist, Gaucho. Was ist mit dir los? Kannst du jetzt sogar reden? Haben sie dich geheilt? Der Gaucho hob die Illustrierte wieder vors Gesicht und begann zu lesen. Nando hatte das gesagt, weil er wenig redete, der Gaucho, aber mit dem Nenne verstand er sich ohne ein Wort. Der Gaucho schwieg oft, dachte bloß nach und hörte Geräusche. Er hörte etwas wie ein Gemurmel im Kopf, ein Kurzwellenradio, das versuchte, unter die Schädelplatten zu dringen und im Inneren des Gehirns zu senden, ungefähr so. Er schluckte ein Amphetamin. Der Nenne und Nando redeten weiter, aber der Gaucho hörte sie fast nicht. Es war wie das Rauschen von Wind. Hör mal, ist Malito noch drin? Malito war noch drin, im zweiten Schlafzimmer. Zuerst ging Nando rein, dann kam der Rabe Mereles aus seinem Zimmer, wo er es mit der Blanca trieb, und ging auch rein. Kurz darauf kam der Rabe Mereles wieder raus. Du sollst zu Malito kommen, Nene. Dada? Manito sagt, du sollst die Ohren spitzen und ab und zu das Klappfenster gucken, das auf die Straße geht. Was ist denn los? Nichts. Ich sag dir es nur. Dorda rührte sich nicht. Er schaute den Nene Brignone an, der sich die Pistole hinter den Gürtel steckte und mit Mereles ins andere Zimmer ging. Mach auf, Gaucho! Der Gaucho Dorda blieb allein im Wohnzimmer zurück. Er blieb auf dem Sofa liegen und suchte das Fläschchen mit dem Amphetamin auf dem Boden und warf sich ein paar davon ein. Das Geld und die Entscheidungen bedeuteten ihm wenig. Sein einziges Interesse waren die Drogen. Sein dunkler, pathologischer Geist? Wie es im psychiatrischen Gutachten des Dr. Buche hieß. Der Gaucho dachte selten an etwas anderes als an Rauschgift und an die Stimmen, die er insgeheim hörte. Es war nur logisch, so Dr. Buche, dass er die Entscheidungen dem Nenne Brignone überließ. Ein sehr interessanter Fall von Gestaltsymbiose. Sie sind zwei, aber sie handeln als Einheit. Der Körper ist der Gaucho, er ist der Vollstrecker im eigentlichen Sinn des Wortes. Ein psychotischer Mörder. Der Nene ist das Gehirn und denkt für ihn. Nicht immer. Manchmal hörte er Stimmen im Inneren des Gehirns unter den Schädelplatten. Frauen, die zu ihm sprachen, die ihm Befehle erteilten. Manchmal sagten sie Luther zu ihm, die Stimmen. Die Frauen nannten ihn so den Gaucho Dorda. Komm her, kleines Luder, Kätzchen, komm. Und er blieb stumm und rührte sich nicht, damit niemand hören konnte, was sie sagten. Traurig guckte er die Luft an. Und manchmal hatte er Lust zu heulen. Aber er heulte nicht, damit niemand merkte, dass er eine Frau war. Er trug eine Sonnenbrille, Marke Clipper mit Spiegelglas, die er in einem Auto gefunden hatte. Eines Abends in der Nähe von Palermo, als sie dort einen Schickimicki ausgeraubt hatten. Bosheit ist nichts, was man absichtlich macht, sondern ein Licht, das kommt und dich mitnimmt. Als Junge verhafteten sie ihn mehrmals, bis er im Alter von 15 in die Neuropsychiatrie von Melco Romero in der Nähe von La Plata kam. Sie setzten ihn in einen weißen Saal zu den anderen Irren und erreichte kaum bis zum Tisch. Aber er war wie ein giftiger Pilz, ein kriminelles Kind. Er tötete Katzen, indem er sie in ein Wespennest setzte. Kurze Zeit später brachte er einen Penner um mit einem einzigen Messerstich und raubte ihm eine Laterne. Zuerst brachten sie ihn auf die Polizeiwache, knüppelten ihn windelweich und dann sperrten sie ihn in die Psychiatrie, wo er in der ersten Nacht von drei Krankenwärtern vergewaltigt wurde. Der Nenne und der Gaucho Dorda hatten sich im Gefängnis von Batan kennengelernt, diesem Dreckhaufen. Man hatte sie beide in die Abteilung mit den Verkehrten gesteckt. Tunden, Veilchen, Königinnen, die ganze Mixtur. Er lächelte wie ein Mädchen. Der Nenne merkte sofort, dass der Gaucho hochintelligent, aber ziemlich beknackt war. Das tut irre weh, Alter. Ständig ein Radio im Kopf. Du hast ja keine Ahnung. Die reden zu dir, die sagen allen möglichen Scheiß. Wenn sie Mangel an Frischfleisch hatten, trieben sie es miteinander, der Nenne und der blonde Gaucho, aber in letzter Zeit seltener. Dorda war irgendwie mystisch. Zeitweise ließ er das Vögeln überhaupt sein und sogar das Wichsen, weil er total abergläubisch war. Er glaubte, wenn er den Saft verlor, ging auch das wenige Licht flöten, das ihm noch den Kürbis erhellte, und dann würde er austrocknen und keine Gedanken mehr haben. Mit mir ist es so weit gekommen wegen der vielen Handarbeit. Im Ernst. Wenn einer im Kahn sitzt, was soll er da machen? Jede halbe Stunde holst du dir einen runter wie ein Affe. In diesem Moment kam Mireles aus dem Zimmer. Was machst du denn, Schwachkopf? Komm schon. Wir müssen runter zum Telefon. Sie hatten sich dazu durchgerungen, nicht zu zahlen und alle Welt zu bescheißen. Deshalb beschloss Malito, die Pläne zu ändern und den Chueco Bassan anzurufen. Es war 6 Uhr früh, Donnerstag. Er gab Befehl, die Bude zu verlassen und sich in Nandos Haus in Barakas zurückzuziehen. Dort würden sie warten, bis die Kontakte hergestellt waren, um nach Uruguay überzusetzen. Groß, hager, mit Geieraugen und einem arroganten Grinsen auf den Lippen wurde der Chueco Bassan 3 Stunden nach dem Telefongespräch verhaftet. Um ihn zu decken, ließ Kommissar Silva verlauten, dass sie ihn verhaftet hatten, als er in der Nähe des Platzes herumstrich, wo der Bankraub verübt worden war. In Wirklichkeit war der Chueco Bassan ein Informant der Polizei. Silva hielt ihn sich seit einem Jahr als Spitzel. Als Gegenleistung durfte er im Hafenviertel mit Drogen und Frauen handeln. Buenos Aires, Argentinien. Freitag, 29. September. In einer Hafenbar. 14 Uhr und 30 Minuten. Am nächsten Tag fotografierten die Zeitungen Kommissar Silva, als er die Leiche des Chueco Bassan in einer Bar in der Nähe des Hafens identifizierte. Seine Erklärungen waren der üblichen polizeilichen Denklogik gemäß kategorisch und widersprüchlich oder waren miteinander unvereinbar. Der Kommissar trug einen zerknitterten Anzug, seine rechte Hand war verbunden. Er hatte 2 Tage lang nicht geschlafen und sich die Hand gebrochen, als er die kleine Schlampe von Mireles schlug, die nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollte und während dem ganzen Verhör nur fluchte und spuckte. Sie war noch ein Kind und versteifte sich darauf, die Helden zu spielen. Sie sind weg! Sie haben das Geld mitgenommen! Wohin? Wohin sind Sie? Das weiß ich nicht! Am Ende musste Silva sie dem Richter übergeben, ohne viel Brauchbares aus ihr herausgeholt zu haben. Kommissar Silva war ein dickleibiger Mann mit aufgeschwemmtem Gesicht und einer weißen Narbe quer über die Wange. Ein kleiner Irrer hatte ihn eines Abends geschlitzt, ohne Grund, als Silva das Haus verließ. Er lebte allein, seine Frau hatte ihn vor Jahren verlassen und manchmal sah er sie wieder. Oft blieb Silva wach bis zum Morgengrauen. Er konnte nicht schlafen, stand am Fenster seiner Wohnung im Dunkeln und schaute die Stadt an. Alle versuchen, das Böse zu verbergen, aber die Bosheit lauerte an den Straßenecken und in den Häusern. Er hatte jetzt eine Wohnung in Boedo, in einem der oberen Stockwerke. Und die Lichter der Häuser und der Wohnungen im Morgengrauen ließen ihn an die Verbrechen denken, die am nächsten Tag auf der ersten Seite der Zeitungen stehen würden. Buenos Aires, Argentinien. Freitag, 30. September. Die Hinrichtung Bassans war das Steinchen, das den Rückzug der Bande besiegelte. Nando Egelein war als Nachhut zurückgeblieben. Er deckte die letzten Bewegungen und verteilte Geld, um die Überfahrt nach Uruguay abzusichern. Alles lief schief. Sie waren in Gefahr. Die Polizei hatte das Schlupfloch in der Arenales gestürmt und sie hatten Blanca geschnappt und Mireles flippte aus, als er es erfuhr. Silva hatte Fontandreges im Esmeralda aufgespürt, einer Bar an der Avenida Carlos Pellegrini, wo Leute aus der Tango-Szene verkehrten. 2 Tage nach dem Überfall erklären die Behörden den Bankraub für aufgeklärt. Zwar sind die eigentlichen Täter noch auf freiem Fuß, doch die Polizei konnte 7 Komplizen und Mittelsmänner verhaften, darunter ein Gemeindefunktionär und ein bekannter Tango-Sänger, Sohn bzw. Neffe des Stadtratsvorsitzenden von San Fernando, sowie ein Unteroffizier der Armee, der den Verbrechern die Waffen verkauft hatte. So geht ein unerhörter Kriminalfall zu Ende, bei dem scheinbar ehrenwerte Personen professionelle Killer mieteten, um eine barbarische Tat zu begehen. In gut informierten Kreisen hat man den Eindruck, die Polizei sei überzeugt, dass es den argentinischen Verbrechern bereits gelungen ist, nach Uruguay überzusetzen. Hybris, las Emilio Renzi, der für die Chronikseite von El Mundo schrieb, im Wörterbuch. Hochmut dessen, der die Götter herausfordert und seinen eigenen Untergang sucht. Er beschloss zu fragen, ob er seinem Bericht diesen Titel geben dürfe und begann zu schreiben. Derjenige, der beim Bankraub kaltblütig die Wächter erschoss, Franco Brignone alias El Mene alias Engelsgesicht, erstgeborener Sohn eines wohlhabenden Bauunternehmers, wohnhaft im Stadtteil Belgrano, begann seine Verbrecherkarriere 1961, im Alter von 17 Jahren, als er noch Schüler am Gymnasium Saint George war und als Komplize bei einem Raubversuch verhaftet wurde, der mit einem Mord endete. Im Knast bin ich schwul und süchtig. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, der an Herzversagen starb, als ihn die Nachricht von der Verhaftung traf. Sie lachen dich ein, damit du nicht bumsen kannst. Deswegen kochst du vor Wut. Halten dich in den Kühlschrank. Die stecken dich in den Käfig voller Böcke, die nicht ficken dürfen. Machen dich zur Sau. Oder schlimmer, die machen, dass du dich fühlst wie ein Schleimer. Ein Penner. Am Ende redest du mit dir selbst und siehst Visionen. Montevideo, Uruguay. Oktober 1965. Im Moment waren sie in Sicherheit. Zogen von Schlupfloch zu Schlupfloch im Zentrum von Montevideo. Sie mussten warten. Immer mussten sie warten. Sie warteten darauf, dass sich der Sturm legte und Nando ihnen einen Kontaktmann schickte, der sie nach Brasilien bringen würde. Der Gaucho hatte irgendeine Quelle angezapft. Opium oder Morphium, keine Ahnung. Ständig brach er in Apotheken ein oder trieb einen Dealer auf, der ihm Tabletten, Tropfen, Kristalle brachte. Er lag auf dem Bett und syntonisierte, wie Merelles sagte, die Stimmen des Wahnsinns. Der Nenne begann durch die Altstadt zu streuen, die Casa Sarandi entlang und die Colonne. Der Gaucho sah, wie er wegging und wusste, wohin er ging, aber er sagte nichts. Kein Wort. Ich bleibe hier in meinem dreckigen Loch. Unter den Homos und den Strichern, die in Montevideo die Plaza Zavala bevölkern, sind ab und zu auch Mädchen. Eines dieser Mädchen machte den Nenne neugierig. Sie war die auffälligste, vielleicht 19, langes schwarzes Haar und hypnotische Augen. Kommst du mit? Die Wohnung bestand aus zwei Schlafzimmern und einem größeren Raum und war ein einziges Durcheinander. Sie gehört den Freunden von der Kneipe, wo ich arbeite. Sie setzte sich aufs Bett und holte aus ihrer Tasche einen Joint mit Marihuana. Sie sah aus wie ein Hippie-Mädchen. Du siehst aus wie die anderen. Aber du bist nicht wie sie. Da ist doch irgendwas. Du bist mehr wie ein Mann. Das Mädchen reichte ihm die glühende Kippe, die sie mit einer Enthaarungspinzette hielt. Dann kniete sie nieder und suchte etwas unter dem Bett. Es war eine Langspielplatte. Und das Mädchen hörte sie seit Monaten, die ganze Zeit immer wieder. Immer nur die eine Nummer. Das ist die einzige, die ich habe. Sie bewegten ihre Körper im Takt der Musik und rauchten das Marihuana-Zigarettchen, bis sie sich die Lippen an der Glut verbrannten. Gefallen sie dir, die Jungs? Ja. Mir gefallen die Männer. Zeitweise. Gefallen sie mir. Wenn ich lange nicht draußen war. Dann fange ich an, mich zu langweilen. Plötzlich. Überkommt mich die Notwendigkeit. Mich zu erniedrigen. Das ist wie eine Krankheit. Oh, das ist eine Gnade. Ein Hauch. In der Seele. Das kannst du nicht verhindern. Eine ganze Weile lagen sie reglos auf dem Bett, den Blick zur Decke gewandt. Ab und zu hörte man einen Zug vorbeifahren. Das Mädchen begann ihn auszuziehen. Der Nenne drehte sich um, küsste sie und streichelte ihre Brüste. Sie setzte sich auf und im Nu hatte sie ihre Kleider abgelegt. Ihre Haut war weiß wie ein Lichtschimmer im Halbdunkel des Zimmers. Ich hab dir noch nicht gesagt, wer ich bin. Hier nennen Sie mich Giselle. Aber ich heiße Margarita. Nach dieser ersten gemeinsamen Nacht trafen sie sich eine Woche lang regelmäßig im Café am Markt und von dort gingen sie in die leere Wohnung. Jedes Mal spielten sie die Platte, immer nur dieses Lied. Und sie rauchten ein bisschen Shit und redeten, bis sie einschliefen. Er begann, Geld für sie dazulassen und sie nahm es umstandslos an. Montevideo, Uruguay. Caché Enrique Comte Erique, Ecke Marmaracha. 4. November 1965. Wie immer kam der Polizei ein Zufall zur Hilfe. Die Putzfrau einer Bäckerei hatte frühmorgens beobachtet, wie zwei Männer ein Nummernschild an einem Studebaker auswechselten. Die Putzfrau rief die Polizei an. Ein zweiter Wagen, ein Hillman, war hinzugekommen. Ein Paket hatte seinen Besitzer gewechselt. Dann war der Hillman wieder weggefahren. Zwei Streifenbeamte tauchten auf, um die Insassen des Studebaker zu überprüfen. Dorda und der Nenne schossen sofort. Einer der Polizisten war auf der Stelle tot. Der andere, ein großer Schwarzer, schoss zurück und verletzte Chamandu Raimond Acevedo, der im Wagen hinten saß, schwer. Der Studebaker raste davon. Unterwegs warfen die Argentinier ihren uruguayischen Komplizen aus dem fahrenden Auto, versuchten sogar, ihn zu erschießen. Die Polizei, die die Gegend durchforstete, fand Chamandu im Hinterraum eines Friseurladens, wo er sich verkrochen hatte. Trotz seiner Bauchverletzung versuchte er zu entkommen, konnte jedoch überwältigt werden. Auf Knien bat er um Gnade und verriet schließlich seine Komplizen, deren Namen und Herkunft er preisgab. Am Freitag, dem 5. November, gelang es der Polizei, den Faden zu finden, der zu Egelein führte. Dieser hatte sich in einem Haus in der Cage Coffret versteckt, wo ihn die Polizei im Pyjama überraschte, während er sich rasierte. Nando wurde gefoltert. Er wusste, dass er den Mund halten musste, solange er es aushielt. Denn mit der Picana, wenn man da einmal zu reden beginnt, hört man nicht mehr auf. Er wollte versuchen, kein einziges Wort zu sagen. Er versuchte, nicht zu denken. Er versuchte, die Gedanken weiß zu halten, wie ein leeres Bild, ein Blatt Papier. Sie hatten ihm die Augen verbunden. Wahrscheinlich mussten sie ihn innerhalb von 24 Stunden den Richter vorführen. Gefangen. Ja, natürlich! Aber in erster Linie bist du ein Polizistenmörder, du argentinisches Arschloch! Am frühen Nachmittag landete der Polizeichef der Nordzone der Provinz Buenos Aires, Inspektor Cayetano Silva, auf dem Flughafen Carrasco, um mit den uruguayischen Behörden zusammenzuarbeiten. Wir müssen Druck machen! Wenn Sie Chamandu haben, sind Sie praktisch isoliert! Sie werden versuchen, aus der Stadt herauszukommen! Unmöglich! Nach einer nicht bestätigten Version erhielten die Argentinier eine Wohnung durch eine Nebenverbindung zur uruguayischen Unterwelt. Und dieser Kontakt, ein Helfershelfer, hatte sich, da die Porteños für ihn ein großes Risiko darstellten, die Wohnung ausgeborgt und die Information unverzüglich an die Polizei verkauft, sodass weder die tatsächlichen Eigentümer des Objekts noch sein regulärer Mieter Bescheid wussten, wer die Vögel waren, die im Apartment 9 des Hauses Nummer 1182 der Casa Herrera y Obes Zuflucht gesucht hatten. Unabhängig von allen Vermutungen steht jedenfalls fest, dass die Wohnung in der Casa Julio Herrera y Obes eine echte Mausefalle war, die die Polizei für die Delinquenten vorbereitet hatte. Dazu gehörte auch, dass in den Räumen Mikrofone versteckt waren, um in Erfahrung zu bringen, wo sich das geraubte Geld befindet, etwa 500.000 Dollar. Doch die argentinische Polizei wollte mehr. Am wahrscheinlichsten ist, dass sie beabsichtigte, die Bankräuber zu töten, anstatt sie leben zu fassen, um dadurch zu verhindern, dass sie jene Beamten anschuldigten, die insgeheim an dem Unternehmen beteiligt gewesen sein sollen, ohne jedoch den verabredeten Teil der Beute zu erhalten. Sicher ist, dass der rote Studebaker der Pistoleros um 22.11 Uhr in die Garage des Gebäudes einfuhr. Der Nenne Brignone ging die Stiege hoch, gefolgt vom Raben Mereles und vom blonden Gaucho. Der Nenne steckte den Schlüssel ins Schloss und nachdem er leicht dagegen gedrückt hatte, öffnete sich die Tür der Wohnung. Montevideo, Uruguay. Wohnung in der Casa Julio Herrera y Obes, 5. November 1965. 19 Uhr und 10 Minuten. Ich habe ein Packen Karten gefunden. Spielen wir einen Dreierpoker? Sie hatten schon eine Zeit lang gespielt, als sie das metallische Dröhnen hörten, das dem Pfeifen einer Ratte, dem Schrillen des Teufels ähnlich war. das metallische Dröhnen eines Mikrofons, das angesteckt wird. Und dann die Stimme, die sie aufforderte, sich zu ergeben. Wir wissen, wer ihr seid. Ihr habt keine Chance zu entkommen. Ihr seid umzingelt. Der Nenne löschte die Lichter und der Gaucho sprang ins erste Zimmer und kam mit den Waffen heraus und begann die Thompson, die 9mm Halcon und das Gewehr mit abgeschnittenem Lauf zu verteilen. Er schleifte sie auf dem Boden zu den Fenstern, wo sich der Nenne und der Rabe an die Wand drückten. Es war die Mutter. Und Balito? Wie viele sind es? Warum kommen Sie nicht drauf? Die einzige Lichtquelle in der Wohnung war das Schimmern des Fernsehers, der tonlos lief. Ihr seid umstellt! Ihr spricht. Was ist los? Wir sind im Arsch! Dorda öffnet ein rechteckiges, versilbertes Kästchen aus Metall, macht eine schnelle und komplizierte Handbewegung und schießt sich eine Prise Kokain in die Vene des rechten Arms. Das tut er, weil er jetzt aus der Ferne Stimmen hört. Zarte Frauenstimmen, die er nicht hören will. Er will, dass ihn der Schnee heilt. Das Weiße soll seine Adern hochsteigen und ihm die Stimmen löschen, die unter den Schädelplatten tönen, zwischen den Knochen. Die Kanäle haben Äderchen, durch die jetzt die feinen Stimmen der Frauen kommen. Ruhig, Gaucho! Die machen wir schon fertig. Hör nicht auf das, was Sie sagen. Pass lieber hier auf. Sie glauben, dass er hier ist. Noch besser. Dann glauben Sie, dass wir mehr sind. Soll ich schießen? Ruhig, Gaucho! Gehen wir raus? Nein. Die sollen kommen und uns holen, weil sie sich trauen. Bald wird Malito auftauchen. Irgendwas wird ihm schon einfallen. Wahrscheinlich ist er schon in der Nähe und hat gemerkt, was läuft. Versuchen wir, auf die Dachterrasse zu kommen. Wo sind die Bullen genau? Kannst du sie sehen? Die sind überall. Sie haben Lastwagen. Was? Ambulanzwagen, Streifenwagen. Sie sollen raufkommen. Mal sehen, ob sie es schaffen. Es gibt eine Vogeljagd. Lastwagen. Wozu brauchen Sie Lastwagen? Die Wohnung erwies sich infolge ihrer Lage als tödliche Falle. Es gab keinen Fluchtweg. Im Hinblick auf die Verteidigung war sie jedoch eine fast uneinnehmbare Festung. Der einzige Zugang zur Wohnungstür führte über den Flur und die Tür war durch die ansteigende Biegung der Treppe geschützt. Diesen Weg zu nehmen war Selbstmord. Solange wir durchhalten, kommen Sie nicht von vorne. Wie viel? Es war die Mutter. Glaub ich nicht. Guckt haben wir. Es ist das Pech, das uns verfolgt. Pass aufs Fenster auf. In diesem Augenblick schlägt durch das Fenster eine dichte Salve, die das Glas zertrümmert und durch die Öffnung fliegen zwei Tränengasbomben. Hol Wasser! Im Bad! Ja. Bring nasse Handtücher mit! Mit nassen Handtüchern heben sie die brennenden Gasgranaten auf und werfen sie durch das Fenster auf die Eingangsstufen vor dem Foyer des Gebäudes. Die Polizei beschließt einstweilen, keinen neuen Gasangriff zu starten und die Vorgehensweise zu ändern. Man will versuchen, die Dachterrasse des Nachbarhauses zu erreichen und das Fenster des Badezimmers unter Kontrolle zu bringen. Der Nenne geht in die Küche und drückt auf den Knopf der Gegensprechanlage. Pass auf, wir lassen ein Taxi kommen. Wir fahren bis zum Chui an die Grenze. Und wir geben euch die Kohle und sagen niemandem was, ja? Was halten Sie davon, Chef? Ihr verlogenen Arschlöcher hier! Sobald ihr uns habt, legt uns auf den Rost! Um 23.50 Uhr schlagen drei Männer freiwillig vor, in das Gebäude einzudringen und die Wohnungstür aufzuschießen. 20 Minuten später liegen Inspektor Walter Lopez Pacerotti und die Kommissare Washington, Santana Capriz de Leon und Domingo Gandulia tot oder tödlich verletzt auf der Treppe. Die Verletzten müssen sofort abtransportiert werden. Ein Verletzter, der noch lebt, ist das Schlimmste. Der heult und jammert und schwächt den Kampfgeist der Truppe. Jetzt reißen Sie sich zusammen, Mann! Drinnen sitzt Mireles auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, ein feuchtes Tuch vor Nase und Mund gebunden. Der Nenne ist auf der anderen Seite, an der Wand zum Badezimmer. Auch er sitzt auf dem Boden. Ich hab Malito gesagt, bleiben wir in Buenos Aires. Da können wir 1000 Leute. Aber hier sind wir gekocht. Vielleicht kommt er durch und holt uns hier raus. Oder er stirbt mit uns. Warum kommt er nicht drauf und holt uns? Warum wartet ihr noch? In Bodennähe können sie sich kriechen, bewegen und ohne Probleme atmen. Um die Luft zu erhitzen und das Tränengas nach oben zu treiben, hat der Nenne die Bettmatratzen auf den Glastisch gelegt und sie angezündet. Die Flammen geben der Wohnung ein höllisches Aussehen. Der Rauch steigt hoch und schwärzt den Plafond und die Wände. Rücklings, auf dem Boden liegend, können sie atmen. Über ihren Köpfen, vielleicht einen Meter entfernt, wie eine Wolke, ist die verpestete Luft. Ungefähr um 3.30 Uhr drang einer der Delinquenten bis zur Mitte der Stiege vor und feuerte eine heftige Salve auf die Straße. Danach herrscht für einige Augenblicke große Verwirrung, denn alle, die sich im Foyer befunden haben, laufen gleichzeitig auf die Straße. Ein Mann bleibt zurück. Er liegt mit 4 stark blutenden Schusswunden auf dem Boden. Es handelt sich um Kommissar Jesus Alfredo Garcia. Ausgezwitschert, Vögelchen! Warum kommt ihr nicht und holt euren Freund, ihr Hosenscheißer! Der Gaucho Dorda, halbnackt, tritt auf den Gang, hält Jesus die Waffe an den Hals und tötet ihn mit einem Schuss in den Mund. Stirb, Arschloch! Zuerst kommt weißer Rauch aus dem Fenster des Badezimmers, das sich in der Hauswand öffnet wie ein Auge. Eine schmale weiße Rauchsäule vor der Weiße des Nebels. Geld. Verbrennen ist schlecht. Es ist eine Sünde. Mehr Ulpa. In einem bestimmten Moment verbreitete sich die Nachricht, dass die Delinquenten 5 Millionen Pesos verbrennen, die vom Überfall auf das Rathaus von San Fernando übrig waren, von wo sie bekanntlich 7 Millionen mitgenommen hatten. Sie beginnen, 1000 Pesoscheine anzuzünden und aus dem Fenster zu werfen. Vom Klappfenster in der Küche segelt der brennende Zaster auf die Straßenkreuzung hinunter. Die flammenden Scheine sehen aus wie Leuchtschmetterlinge. Wenn Geld das Einzige ist, was die Morde rechtfertigt, und wenn sie das, was sie getan haben, wegen dem Geld getan haben, und wenn sie es jetzt verbrennen, dann heißt das, dass sie keine Moral haben und keine Motive. Dass sie für nichts und wieder nichts morden, aus Lust am Bösen, aus reiner Bosheit. Sie sind von Natur aus Mörder, gefühllose, unmenschliche Verbrecher. Alle begreifen, dass dieser Akt eine Kriegserklärung ist, der Auftakt zum offenen und totalen Krieg gegen die ganze Gesellschaft. Wir sind ein Selbstmordkommando, das hinter den feindlichen Linien agiert, in der Sand von Iwo Jima. Springen die Typen in einen Grundschacht und überleben den Panzerangriff. Langsam breitet sich das Tageslicht aus. Die Polizeibeamten, die die Operation leiten, treten zusammen, um neue Angriffspläne zu besprechen. Unser Stoff wird früher oder später aus sein. Egal, ob wir den Schnee rationieren wie die Schiffbrüche. Wer lacht, ist der Rabe, der sich die ganze Nacht nicht vom Fenster wegbewegt hat. Er hat Zeitungspapier auf den Boden gelegt und das Florinol darauf ausgestreut und nimmt hin und wieder eine Tablette und schwebt in einem dichten Nebel. Ihr müsst hier raus, hört der Gaucho wie ein Orakel. Er hört die Befehle der Gaucho Dorda. Ein Chor spricht zu ihm, die verloschenen Stimmen, die man fast nicht hört, weil niemand spricht, wenn geschossen wird. Ja, Marco, ja. Marco, ja. Das ist aus Paraguay. Von der Brünetten, weißt du? Sie hat's in der Dose versteckt in der Küche. Der Nenne kriecht auf dem Boden der Wohnung entlang. Er durchquert die Türen, der Nenne, bis in die Küche. Und dann steigt er auf die Marmorplatte und tastet mit der Hand und findet die Dose, den süßen Haschischduft. Ja, yo no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene... Marihuana. La cucaracha. La cucaracha. Yo no puedo caminar. Es gibt 4 Hinrichtungsarten. Hängen, erschießen, Gaskammer, elektrischer Stuhl. Es dauert lange, bis man krepiert. Manchmal eine Minute, anderthalb Minuten. Und das argentinische System, weißt du, wie das geht? Ein Schuss in die Eier. Langsam graut der Morgen. Ein verhangener Tag. Um 8 Uhr morgens wurden der 21-jährige Polizeibeamte Aranguren von der 12. Division, Vater zweier Kinder, und der 25-jährige Beamte Julio C. Andrada von der Raubkommission dazu bestimmt, das Stockwerk auszukundschaften und die Tür der Wohnung zu decken, die nur 3 Meter von der Tür entfernt ist, hinter der sich die Pistoleros befanden. Aranguren brach zusammen und war auf der Stelle tot. Sein Leichnam wurde durch das Fenster auf die Straße befördert. Während der nicht uniformierte, mit einer braunen Weste bekleidete Polizist Andrada verletzt auf dem Boden der Küche von Wohnung 3 liegen blieb und sich unter den Abwasch flüchtete, wo er außerhalb der Reichweite der Killer war. Um 10 Uhr morgens begann man, ein Loch in den Boden über der von den Argentiniern besetzten Wohnung zu stemmen. Durch den Krater in der Decke wurden mehrere mit Benzin gefüllte Flaschen geworfen, die mit Hilfe einer Zündschnur in Brand gesetzt wurden. Wie lange sind wir schon hier? Miguel Miranda und Nelson Honorio González starben, als sie versuchten, durch eine Öffnung, die in die Seitenwand der Nachbarwohnung gestemmt worden war, zu kriechen. Miranda war sofort tot. Nelson Honorio González wurde vom Balkon des 1. Stockwerks auf die Straße abgeseilt. Er wurde von einem Ambulanzwagen abtransportiert, starb jedoch während der Fahrt. Aus der Wohnung Nummer 9 kommen Salven schließlich nur noch sporadisch. Man denkt, dass sie Munition sparen wollen, aber dem ist nicht so. Denn Brignone und Mereles verlieren infolge der Verletzungen, die sie im Verlauf von 15 Stunden Kampf erlitten haben, langsam ihre Kräfte. Mereles steht auf, um das Feuer des auf dem Flur postierten Schützen zum Schweigen zu bringen. Doch ehe er seine Waffe bedienen kann, trifft ihn eine Salve und wirft ihn zurück in das Wohnzimmer. Er stirbt, ohne es zu merken. Als hätte ihn diese Bewegung, der Schritt in das Licht des Fensters, von der Welt fortgenommen. Raben! Giorgio! Was ist? Du musst den Zug sofort winken! Durch das Kampffenster feuern! Mir Deckung geben! Der Nenne stürmt in die Küche, wo ihn in der Nähe der Tür zum Badezimmer eine Maschinenpistolensalve trifft. Er fällt im Korridor auf den Rücken, mit offenen Augen und schwerem Atem, ohne zu jammern, sehr bleich. Endlich erreicht Dorda den Nenne und schleift ihn zur Wand, wo sie in Sicherheit sind. Er hebt ihn zu sich, legt ihn auf seinen halbnackten Körper und umarmt ihn. Sie sehen sich an. Der Nenne liegt im Sterben. Der Gaucho säubert ihm das Gesicht und versucht, nicht zu weinen. Wer hab ich denn? Den Bullen. Der Nenne lächelt. Klar. Und der blonde Gaucho hält ihn in seinen Armen, wie jemand, der einen Christus hält. Lieber. Der Nenne schiebt mühsam die Hand in die Hemdtasche und reicht ihm das Medaillon der Jungfrau. Gib nicht auf. Mein Lieber. Und dann hebt er ein wenig den Oberkörper der Nenne. Er stützt sich auf einen Ellbogen und sagt ihm etwas ins Ohr, das niemand hören kann. Eine Liebeserklärung wahrscheinlich, die er nur halb ausspricht oder vielleicht überhaupt nicht sagt. Aber der Gaucho hört sie und küsst den Nenne, während er hinübergeht. Montevideo, Uruguay. Wohnung in der Calle Julio Herrera y Obes, 6. November 1965. 14 Uhr. Es ist vielleicht früher Nachmittag. Inmitten der zerstörten Wohnung, vollkommen wach und selbstsicher, den Kokainbeutel an der Seite, hat der Gaucho Dorda noch ein Stück Leben vor sich. Die Reden der Verblichenen kommen ihm wie ein Gebet in den Sinn. Mit dir wird es ein schlimmes Ende nehmen. Das heißt, erschossen, von hinten erschossen, verraten. Aber in Wirklichkeit hat er ein gutes Ende genommen. Aufrecht, ohne jemanden zu verraten, ohne in die Knie zu gehen. Kommt! Kommt doch, ihr verfickten Arschlöcher! Er hält sich den Arm und zuckt das Gummiband fest, um nach der Vene zu suchen. Internat, Alles egal. Du kommst ins Internat. Im Internat pisste der Gaucho ins Bett und sie zwangen ihn, die Matratze rauszuschleppen vor den Augen der Mitschüler, die über ihn lachten. Du kommst ins Internat. Es war im Jahr 57 oder 58. Zu der Zeit lief er schon mit Waffen herum. Noch hatten sie ihn nicht ins Mejor Romero gesteckt, noch hatten sie ihm den Kopf nicht mit Elektroschocks und Insulinspritzen leer gemacht, damit er so wie die anderen werde. Die anderen aber, das waren für den Gaucho die Landarbeiter. Dem Gaucho haben nämlich immer schon die Männer gefallen, die Landarbeiter, die alten Pferdetreiber, die im Morgengrauen durch den Bach warteten auf die andere Seite von Maria Juana. Sie nahmen ihn unter die Brücke mit und sodomisierten ihn. Das waren die Worte, die Dr. Brunche gebrauchte. Sie sodomisierten ihn und lösten ihn auf in einem Nebel aus Erniedrigung und Lust, aus dem er zugleich beschämt und frei hervorging. Immer losgelöst, immer zornig und unfähig, zu sagen, was er empfand, mit diesen Stimmen, die in ihm tönten, den Frauen, die ihm Ratschläge gaben und Schweinereien zuflüsterten, die ihm widersprüchliche Befehle gaben und ihn verfluchten. Immer nur Frauenstimmen in Dordas Gehirn. Verdammte Arschlöcher! Ich hab nur zwei Kartons Patronen! Er hält sich den Beutel Kokain vors Gesicht, atmet tief ein und spürt, wie es ihn befreit und seine Kehle sich mit einer heiteren Luft füllt, einer sauberen Frische, die ihn aufmuntert und überzeugt, dass er ausbrechen und sich retten kann. Und meinem Pfarrer! Ich will beichten! Ich hab das Recht, einem Pfarrer zu verlangen! Ich bin ein getaufter Christ! Gib endlich auf! Scheiße! Kommissar Silva ist es gelungen, sich an die Wohnung im ersten Stock heranzuschleichen. Er wirft sich durch die völlig zerstörte Tür und schießt. Als sie Dorda auf der Stiege nach unten trugen, stürzten sich die Schaulustigen und Nachbarn, die von draußen hereindrängten, und die Polizisten auf ihn und schlugen ihn, bis er ohnmächtig wurde. Eine Christusfigur, notierte der junge Reporter von El Mundo. Der Sündenbock, der reine Tor, der den Schmerz aller erleidet. Als der blutüberströmte Körper Dordas erschien, mit zerbrochenen, hervorstehenden Knochen, einem verletzten Auge und aufgeschlitzten Bauch, aber immer noch lebend, erhob sich eine Welle des Hasses. Und als ihn der Erste schlug, war es, als stürzte die Welt zusammen und die Dämme der Niedertracht brächen. Endlich war er aus dem Tumult befreit und in den Ambulanzwagen gehoben, der ihn ins Marcel-Krankenhaus bringen sollte. Es war 14.15 Uhr. Sie haben mich nicht umbringen können. Und Sie werden mich nicht umbringen können. Das mysteriöse Verschwinden Enrique Mario Malitos, des Anführers der Gruppe, wurde niemals aufgeklärt. Der Gaucho Dorda erholte sich von seinen Verletzungen, wurde nach Buenos Aires ausgeliefert und starb im darauffolgenden Jahr. Er wurde bei einer Meuterei im Gefängnis Caseros getötet, offenbar von einem eingeschleusten Polizisten exekutiert. Brennender Zaster von Ricardo Pilla. Aus dem argentinischen Spanisch von Leopold Fiedermeier. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Dietmar Müß. Dorda, der Gaucho, Florian von Manteuffel. Regnone, der Nene, Andreas Pietschmann. Mereles, der Rabe, Wolfram Koch. Inspektor Cayetano Silva, Martin Reinke. Emilio Renzi, Philipp Scheppmann. Hernando Egelein, Nando, Hans-Jörg Krumpholz. Margarita, Anja Leis. Oberst Ventura Rodriguez, Peter Harting. Sowie Henning Schimke, Jörg Löw, Daniel Berger und viele andere. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischernich. Regieassistenz Peter Schilzke. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.